Leute wollen richten, doch sie haben nicht gesehen, was du gesehen hast. Haben nicht erlebt, was du erlebt hast. Nur du kennst jeden deiner Fehler und nur du kannst wissen, was dich all die Jahre so geprägt hat. Was wollen sie sagen, weil wir Narben oder Stempel tragen? Du bist gerade, doch sie sehen nur deine Eskapaden. Sie waren nicht da in all den Jahren, die verändert haben. Die Grenzerfahrung eines Natos an den längsten Tagen. Ohne echte Warnung, kamen einfach so. Dann traten sie Engel tot und der Teufel wurde groß. Und jeder, der es kennt, versteht die Scheiße sowieso. Es kommen Dämonen hoch und treten Katastrophen los. Was wissen sie davon? Ihre Sicht ist hinderlich, denn sie sehen nur die Fassade, aber das dahinter nicht. Und sie wissen nicht, der wahre Schmerz, der dich zerfrisst. Es ist der Schmerz, der nicht sichtbar ist. Und sie wollen sich ein Urteil bilden, doch sie haben keinen Plan. Und jeder hat eine Meinung, aber keiner hat eine leise Ahnung. Alle reden übers Leben, aber keiner fragt uns, wo wir herkommen oder auch nur einmal warum. Diese grobe Schale, woher diese Eigenart? Diese Leute wissen, wir sind nicht vom gleichen Schlag. Lieber lebe ich dieses Leben hier auf meine Art. Und wenn du's fühlen kannst, dann gehen wir auf einem sie Pfad. Sie wollen sehen, wie wir reden, sehen, wie wir gehen, sehen, wie wir fallen, sehen, wie wir stehen, sehen, wie wir's machen. Woher kommt der Antrieb? Scheitern tausende Male, denn nichts passt auf Anhieb. Dicker, wenn du keine Vorstellung hast, brauchen wir nicht reden über diese Vorstellungskraft. Sind deine Träume nur eine Illusion? Das Erreichen deiner Ziele ist dein Finderlohn. Sie wissen nicht, wo du herkommst, wissen nichts darüber. Deine Gedanken eingehüllt in tausend Tücher. In einer Welt der tausend Lügner sind meine Raps keine Raps, es sind Bücher. Und du liest zwischen den Zeilen Kapitel 1. Denn diese Worte sprechen Wahrheit, wie du weißt. Seh es als eine Warnung. Denn desto lauter sie werden, desto leiser die Ahnung. Und sie wollen sich ein Urteil bilden, doch sie haben keinen Plan. Und jeder hat eine Meinung, aber keiner hat eine leise Ahnung. Alle reden übers Leben, aber keiner fragt uns, wo wir herkommen oder auch nur einmal warum. Diese grobe Schale, woher diese Eigenart? Diese Leute wissen, wir sind nicht vom gleichen Schlag. Lieber lebe ich dieses Leben hier auf meine Art. Und wenn du's fühlen kannst, dann gehen wir auf einem Pfad. Sie stecken uns in Schubladen, doch leben in Luftblasen. Voller Illusionen, die sie bis zum Schluss wahren. Haben keine Ahnung, dreschen nur Fragen. Lass sie im Dunkeln, als würden sie in der Gruft schlafen. Weil sie Frust haben, reden sie so widerlich. Das sind Menschen, unter denen es keine Krieger gibt. Was sie denken und erzählen, interessiert mich nicht. Freunde, die du niemals hattest, die verlierst du nicht. Lieber einen echten Feind, als Ratten neben sich. Es jedem recht machen zu wollen, ist kein Weg zum Glück. Darum erhebe dich, geh dein Weg und nicht den, den sie dich gehen sehen wollen, aber lediglich. Die Konformen stehen und fallen mit dem Strom, sind geblendet von den Lichtern einer Halluzination. Also scheiß auf ihr Niveau, tu nicht das, was für sie richtig ist, sondern das, was für dich wichtig ist. Und sie wollen sich ein Urteil bilden, doch sie haben keinen Plan. Und jeder hat eine Meinung, aber keiner hat eine leise Ahnung. Alle reden übers Leben, aber keiner fragt uns, wo wir herkommen oder auch nur einmal warum. Diese grobe Schale, woher diese Eigenart? Diese Leute wissen, wir sind nicht vom gleichen Schlag. Lieber lebe ich dieses Leben hier auf meine Art. Und wenn du's fühlen kannst, dann gehen wir auf einem Pfad.